Frist passt. Niemand lebt im Helgenland. Ich bin verführt, nochmal zu rufen, was, aber ich denke, ich tue es nicht. Ja, was könnt ihr bloß meinen? Bitte nicht. Also ich würde mich gern langsam nähern und ich halte Skalpell und Lupe quasi mit beiden Händen oben in die Luft, damit er sieht, was ich in der Hand habe. Ich halte, die eine Hand ist kaputt. Ja, mit der anderen Hand halte ich Mancherie in die Luft. Du könntest versuchen, ihn mit der Lupe so ins Auge zu leuchten. Ja, ihn genau. Zu blenden. Dann kommt gleich wieder das Paddel, Vorsicht. Als ihr näher kommt, es ist die Armhaltung, also die Abwehrende nach oben, ist für Luisa, ist echt unangenehm, wohl fühlt sich das echt so an, als ob irgendwas noch in deiner Hand am Knochen schabt irgendwie, in dem Moment, wo du deine Hand hochstreckst. Es ist schmerzlich, etwas Blut läuft hier den Arm herunter. Du hast jetzt nicht einen herben Blutverlust, aber es ist halt schon so eine Waffe, die einem in der Hand explodiert ist. Es gibt sicher schönere Momente im Leben. Und ihr kommt näher. Ja, es ist ein Mann in Uniform, wohl ist es nicht irgendwo nur so ein dahergelaufener. Es könnte eine schon fast antike Polizeiuniform sein, ohne Mütze. Der Mann hat sehr lichtes Haar, grau, und die Uniform ist an sich gepflegt. Der Typ hat nicht mehr sonderlich viele Zähne. Sein Revolver sieht auch schon nicht mehr so neu aus, ein älteres Modell. Der Knüppel ist ein schwarz lackierter Holzknüppel, der circa 30, 40 Zentimeter lang ist, ein breiteres Ende hat. Also so ein Schlag ist schon, ist eher zur Züchtigung und nicht zum Ermorden gedacht. Und als er näher kommt, deutet er mit seinem Knüppel auf den Boden malen. Aus dem Boden! Ich bin so froh, dass sie aufgetaucht sind. Wir suchen ganz dringend einen Arzt. Also, sie sind mein Held, wenn sie uns jetzt zu einem Arzt bringen könnten. Kann ich Charme einsetzen? Ich möchte sehr viel Charme. Ja, du kannst gerne mal Charme einsetzen. Ich möchte ein paar französische Worte mit einbauen. Ich kann ja Französisch. Ja. Wollte ich sagen. Also auch in echt? Nein. Ach so. Sacre bleu. Ende. Nein, mein Charme. Es ist Patzer? Nein, kein Patzer. Er findet das Blut nicht so sexy gerade. Kein Charme-Patzer. Das möchte ich gar nicht erleben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtet er die Waffe abwechselnd auf euch beiden und wiederholt seinen Wunsch: Aus dem Boden, habe ich gesagt! Und er ist äußerst in Wut und Rage. Tut, was er sagt! Ich möchte Mancherie absetzen und sie so ein bisschen scheuchen, dass sie wegläuft. Also, dass sie einfach nicht hier ist. Ja, weg mit dem Köter! Genau, und dann setze ich mich dahin. Okay. Mir ist das alles zu blöd, ich werfe mich direkt auf den Boden. Okay. Er fängt dann an, euch still zu umkreisen. Mustert euch dann erstmal von allen Seiten. Sieht dann wo auch, dass Luisa blutet an der Hand. Und wiederholt dann seinen Satz, den er vorhin schon mal gebracht hat. Weg mit den Waffen! Wo habt ihr die versteckt? Ich hab genau euren Schuss gehört! Ihr verdammten Touristen! Kommt ihr auf die Insel und meint, ihr könnt ja einfach rumschießen hier! Woraus mit der Waffe? Kann ihn versichern, wir haben keinen Schuss abgegeben. Ach ja, was habe ich denn gehört? Verarschen kann ich mich alleine. Oh, der Knieper. Verdammtes Stadtkind. Luisa, zeig ihm deine Hand. Ich heb so die Hand hoch. Ja und? Ja, naja, wir haben keine funktionierende Waffe mehr. Also gebt mir zu, ihr habt eine Waffe abgefeuert. Das ist ja sehr interessant. Dann können wir ja, uns das auch sparen. Aber du von einem Krebs angegriffen worden. Da, ja, natürlich sind wir vom Krebs angegriffen worden. Ihr wolltet wahrscheinlich eins von ihnen. Ihr seht doch aus wie Jäger. Ihr wolltet da wahrscheinlich einer unserer Töpfel, Lungen oder anderen Vögel abschießen. Ja, der verdammte Jäger seid ihr doch. Wir sind Vogelbeobachter. Naja. Wir wollen die Tiere niemals umbringen. Und dann habt ihr bestimmt auch eine Urkunde, um das... Oder ein Abzeichen, um das zu beweisen. Aber natürlich. Ich habe da was vorbereitet. In meiner Vogelkundler aus... Okay. Was? Ich sehe einen skeptischen Blick. Ich zeige ihm meine Brosche, die aussieht wie ein Vogel. Sehen Sie, wir sind Vogelkundler. Das ist... Was soll das sein? Das ist ein Abzeichen von der Vogelkundengesellschaft in Hamburg, von der wir ausgezeichnet wurden. Und wo ich übrigens mein Erstlingswerk über den gelbschnäbligen Hüpfelhupf geschrieben habe. Und ich möchte die ganze Geschichte wiederholen. Und warum? Warum habt ihr den Schuss abgegeben? Wo ist die Waffe? Was ist hier los? Nein, diese Waffe, das missverstehen Sie. Wir sind natürlich sehr viel in der Natur unterwegs. Vor kurzem waren wir in einem sehr gefährlichen Gebiet, wo es Bären gibt. Aus diesem Grund wurden wir von der Gesellschaft für Vogelkunde darauf hingewiesen, wir sollten uns wirklich auf Angriffe gefasst machen. Deswegen haben wir eine kleine, ja, Waffe kann man das gar nicht nennen, mitgenommen. Die hatte ich dabei, als wir von diesem wirklich riesigen Geschöpf aus dem Meer angegriffen wurden. Gefährlich, sage ich Ihnen. Aha, und weiter? Ja, und dann explodierte es. Wissen Sie, ich kenne mich ja mit Waffen nicht aus. Und auf einmal war mehr Waffe in meiner Hand als in dieser Kreatur. Ich mach mal gerade eben eine verdeckte Probe, nicht wundern. Ihr hört sich das an, was du zu sagen hast. Und dann spielt er ein bisschen mit seinem Revolver in der Hand. Er dreht öfters an der Trommel mit seinem Daumen. Und meint dann erneut: Und wo ist die Waffe jetzt? Warum habt ihr überhaupt eine Muskel? Aber das kann doch nicht wahr sein. Ich kann wirklich mehr auf die Touristen hier aufpassen. Wie ich sagte, das war eigentlich eine Waffe für eine vorherige Expedition, die wir noch dabei hatten. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, denn diese Knieper hier sind wirklich unglaublich gefährlich. Sie werden die Reste der Waffe dort hinten bei diesem Blutfleck finden. Ich zeige da hinten an den Strand. Ich sag euch jetzt mal was. Ihr drückt euer Gesicht jetzt in den Sand und ich gucke mir das jetzt an. Und wenn ich da keine Waffe sehe, schmeiße ich euch eigens wieder ins Meer zurück, damit das klar ist. Und er deutet nochmal auf den Sand. Also er meint das anscheinend wirklich so, dass ihr euch euer Gesicht in den Sand drücken sollt. Und steuert dann die Ecke an, wo ihr hier meint. Das ist ja rot markiert, das ist ja ganz praktisch. Das hast du ja nett gemacht für ihn. Absolut. Steuert vorausschauen. Und steht jetzt da, sieht anscheinend einige Metallsplitter. Könnte der Spur ja angenehm folgen. Sieht einen Knieper wegstaxen. Zählt eins und eins zusammen. Und das kann er? Ja, ja. Das ist soweit, soweit. Eine Dorfschule gibt es bestimmt auch. Und er in einem, nicht unbedingt, also jetzt eher entspannten Lauf, kommt er wieder zu euch und meint dann: Aha! Also ihr meint, euch ist eine Waffe explodiert. Aha. Und ihr seid Vogelkundler und keine Jäger, ja? und ihr habt gerade eben versucht, einen unter Naturschutz stehenden Knieper abzuschießen. Unter Naturschutz stehen? Entschuldigen Sie, aber der wird doch hier die ganze Zeit gegessen. Ja, wir haben nämlich die Lizenz dazu. Ihr das haben Sie hervorragend zusammengefasst. Sie müssen ein Genie sein in Ihrem. Ja, bin ich auch. So, ich sag euch, was wir jetzt machen. Ihr seid wahrscheinlich im Sword Philip untergebracht. Was? Ihr seid doch wahrscheinlich im Sword Philip untergebracht. Bitte was? Ich hab's wirklich nicht verstanden. Er schießt nochmalig in die Luft und wiederholt seine Worte. Ich hab gesagt, ihr seid im Sword Philip untergebracht. Und da geht ihr jetzt wieder hin. Und wenn ich euch heute nochmal auf den Straßen sehe, busche ich euch alle drei ein. Damit das klar ist. Denn der Revolver hat noch drei Patronen. Und einen vierten für den Hund hat er auch noch. Also macht euch jetzt ab und blutet meinen schönen Strand nicht mehr voll. Los, auf mit euren Kadavern. Ihnen auch einen schönen Tag. Ich traue mich nicht mehr, ihn nach einem Arzt zu fragen. Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben unser Glück überstrapaziert. Könnten ihn auch einfach umbringen. Ich habe noch ein Jagdmesser dabei. Bei meinem Würfel. Skalpell hätte ich ja auch noch. Und ich habe auch noch die Luga. Also. Weiß nicht. Ich halte das nicht für sinnvoll, ihn jetzt anzugreifen. Nein, aber wenn er uns nochmal bedroht, können wir uns ja wehren. Ja. Also ich lasse mich nicht von diesem Verrückten einbuchten. Er macht nur seinen Job, Mann. Nein, es ist überhaupt nicht sein Job. Er bricht dabei alle Gesetze. Wie hat er uns gesehen? Was? Alles sehr, sehr schräg. Warum sehen? Hat er den Knall gehört? Ja, aber er weiß ja nicht, von woher der Knall kam, beziehungsweise, dass wir was damit tun. Naja. Er hat eins und eins zusammengezählt. Ja. Okay, okay. Ja. Wenn ihr weggeht, beobachtet ihr euch auch noch eine ganze Weile, geht auch noch ein paar Schritte hinter euch her, macht immer mit seinem schwarzen Knüppel immer noch so eine Bewegung, so als ob er euch anscheuchen würde damit, leicht provozierend, dass ihr bloß in Richtung wieder dem oberen Teil der Insel verschwindet und wie er euch angedroht hat, will er euch wohl nicht mehr sehen und ihr solltet euch, also er hat euch ja angewiesen, in das Hotel zu gehen. Ja, was sollen wir denn jetzt in dem Hotel? Also erstmal die Hand verarzten. Dazu sollten wir tatsächlich in das Hotel zurückkehren. Aber im Hotel ist auch immer noch kein Arzt. Also. Ja, aber ich hab Medizinzeugs in meinem normalen Gepäck dabei. Okay, also wenn wir die Medizinsachen haben, dann kriegst du das alleine hin. Und wir brauchen keinen weiteren Arzt dafür, oder? Das wird sich in ein paar Tagen zeigen, ob die Hand abfällt oder nicht. Okay. Der beste Arzt der Stadt. Stimme ist schon ganz belegt jetzt. Komisch, naja. Wie ihr schon gesagt habt, ich habe normalerweise mit totem Fleisch zu tun. So. Risiko, würde ich sagen. Muss Luisa wissen, ist nicht meine Hand. Ich habe da vollstes Vertrauen. Ihr steuert das Hotel wieder an? Mhm. Okay. Es ist natürlich ein bisschen Fußweg, das Ganze. Ihr kommt wieder in das Hotel. Sward Philip. Ich würde gerne eine Flasche Rum bei dem Hotelmenschen kaufen. Ja, der Hannes Helgo Egmar. Ja. Der gut aussehende Mann. Und er ist gleich etwas erstaunt, wo ihr reinkommt und noch nicht mal einem ganzen Tag kommt ich schon verwundet wieder rein und meint, oh, was haben wir denn hier? Oh, was ist denn schiefgelaufen? Gab es aber einen Unfall? Wir wurden von einem Knieper angegriffen. Oh ja, die sind hinterlistig. Das stimmt. Das ist, da soll man sich nicht zu nah anzuhauen. Braucht ihr, ja, sind sie, ja, wie kann ich helfen? Alkohol, hochprozentigen Alkohol. Und oh, so schnell wie möglich. Ja, ein bisschen haben wir was da. Natürlich ist die Kneipe heute Abend. Ja, dafür, aber ich denke, ich habe hinten in der Küche noch einen kleinen Moment. Er verschwindet sogleich hinten in der Küche. In dem Empfangsbereich, wo auch die lange Tafel aufgestellt ist, wo ihr gefrühstückt habt. Da stehen immer noch eure Reste des Frühstücks da. Irgendwie. Und nach einer kurzen Weile, ist auch anscheinend kein anderer da, kommt er wieder hervor mit einer Flasche ohne Etikett und meint, nun, ich denke, dieser Alkohol sollte helfen, um die Wunde soweit zu versorgen. Sie wissen, wie? Ich bin Ärztin, also ich weiß, was ich tue. Nun, dann, wenn Sie noch Handtücher brauchen, das hätten wir noch da. Das sollte nicht das Problem sein. Rufen Sie einfach, wenn Sie noch etwas brauchen. Das wird ja vielleicht etwas dauern jetzt. Ja, ein paar Handtücher können Sie uns noch bringen. Und heißes Wasser. Gewiss. Kleinen Moment. Der verschwindet wieder. Und ihr könnt euch oben auf die Zimmer verteilen oder in einem Zimmer sammeln. Und du könntest mit deiner Arbeit beginnen, außer ihr wollt noch irgendwas anderes machen. Ich nicht. Nee. Okay. Luisa will wahrscheinlich nur bluten. Gut. Ich gehe davon aus, dass der Hund hinterhergekommen ist, nachdem der Typ weg war. Ja. Da würde ich jetzt nicht noch weitere Gräueltaten irgendwie folgen lassen. Nein. Ja, ihr könnt euch oben in eins der Zimmer setzen. Vermutlich ja am ehesten das von Luisa. Und du kannst das alles herrichten. Du hättest ja die Möglichkeit, einen Tisch ranzuziehen. Ich hatte ja, muss nochmal gerade kurz, Zimmer sind ja soweit gleich. Wir haben jetzt die zwei Schemel und einen kleinen Tisch. Da kannst du dann alles aufbauen. Kannst dein Handwerkszeug ausbreiten. Und hattest ja auch eine Waschschüssel, um das Ganze auszuwaschen. Möchtest du mit deiner Arbeit beginnen? Die Handtücher und das Wasser wurde bisher noch nicht gebracht. Ich würde erstmal auf die Sachen warten. Also es blutet jetzt auch hoffentlich nicht mehr so stark. Nicht mehr so stark, nein. Ich habe ja den Druckverband dran gemacht. Die gröbsten Splitter sind raus. Also ich würde mal den Druckverband abmachen. Mhm. Ich möchte theatralisch da niederliegen. Mit der anderen Hand so an der Schläfe. Stimmt. Ja, ich würde mir das Ganze nochmal genauer angucken. Ob ich da noch irgendwelche Splitter vergessen habe und die schon mal rausmachen. Also einen kannst du mit der Pinzette dann auch gleich noch sehen. Ob was tiefer liegt, müsstest du dann auch wirklich tiefer in die Wunde reingehen, wofür dann halt der Alkohol ganz angenehm wäre. Und Wasser und die Handtücher. Paul, mach mal bitte eine Horchenprobe. Paul? Hallo? Ja, du hast, glaube ich, gerade kurz... Ja. Ach so, ich habe nicht verstanden. Du bist sehr leise bei mir gerade. Ah, Entschuldigung. Deswegen habe ich nicht verstanden, dass ich angesprochen wurde. Kein Problem. Entschuldigung. Horchen. Moment. Nein, habe ich nicht geschafft. Ja, Luisa wird verarztet erstmal und ihr wartet ja und es vergeht eine kleine Weile. Und dann hört ihr, wie an der Tür geklopft wird. Oh, Katze kommt neben mir hoch die Treppe gelaufen. Und ja, die Tür wird aufgemacht. Er kommt mit einigen Leinenhandtüchern hinein, denk mal. Und hat auch eine Schale Wasser nochmal mit dabei. Stellt sie auf den Tisch und meint, oh, das sieht aber übel aus. Ich hoffe, so, das kriegen sie wieder hin. Ja, hier sind diese Knieper, sie wissen schon. Oh, unangenehm, ja, sehr unangenehm. Hier ein paar Leinentücher und ich hoffe, und Sie müssen wissen, wir haben hier nicht wirklich einen Arzt. Der letzte ist schon vor einiger Zeit wegen mangelnder Kundschaft leider aufs Festland wieder übergeschippert. Müssen wir wissen, wir sind sehr gesunde Leute. Deswegen passiert das sowas normalerweise nicht. Gibt es keine Knieperunfälle? Nein. Nein. Die Leute, die Fischer wissen, was sie tun. Und das ist hier schon lange nicht mehr passiert. Ja, ja. Ich hoffe, das wird ja. Wenn Sie das brauchen, ich bin unten und verrichte das Tagewerk. Ja, vielen Dank. Ich schieb ihn zur Tür raus und mache die Tür zu. Und er geht die Treppenstufen wieder hinunter, knarzend. Ja, dann würde ich mich jetzt gerne mit Alkohol und Tüchern dieser Wunde widmen, die einmal richtig gut auswaschen und trocken tupfen. Ich denke mal, wir können das mal so machen. Ich hätte gerne mal von Luisa und von Paul eine Konstitutionsprobe. Konstitution. Ja, habe ich geschafft. Habe ich auch geschafft. Okay. Dann hätte ich gerne... Ach, der Knieper liegt schon ein bisschen schwer im Magen, nur, aber geht gerade noch. Was? ich hätte gerne dann, wenn du deine Tätigkeit da vollziehst, Eva, hätte ich gerne auch eine Medizinprobe von dir. Die Bedingungen sind ja soweit ganz, ganz okay. Du hast ja dein Handwerkszeug soweit dabei, du hast Licht, du hast einen Tisch. Da würde ich jetzt von Abzügen jetzt absehen. Hättest du das jetzt so in the field gemacht, hätte ich es dir schwieriger gemacht, aber so ist das eine ganz normale Probe. Okay. Ja, geschafft. Okay. Du machst dich ans Werk, gibst ihr auch zwischendurch ein bisschen was von dem Alkohol, wenn sie das denn trinken möchte? Nee. Du würdest dir aber wahrscheinlich, nachdem sie anfängt, wünschen, du hättest es getan, denn das Ganze tut schon ziemlich weh. Sie muss ziemlich in den offenen Wunden suchen, wo sie vorher jetzt keine Schrapnelle rausgezogen hat und muss dann da suchen und fragt dich immer wieder, ob es da Stellen gibt, die sich irgendwie noch seltsam schabig anfühlen. Das erste Laken ist dann schon ziemlich blutgetränkt, wohl aber müssen die Splitter raus, sonst könnte das eine üble Entzündung geben. Dann wird auch es dauert eine ganze Zeit, nachdem deine Wunde soweit gereinigt wurde, was auch nochmal ziemlich brennt, wird es verbunden, so dass du deine Hand ruhig halten kannst, ohne dass du Schmerzen hast, aber deine Schusshand, deine Haupthand ist, ja, alles, was du damit machen würdest, würde dir ziemlich wehtun und vor allem im ersten Tag vielleicht dazu führen, dass die Wunde wieder aufgeht und du blutest. Das heißt, ruhig halten, nicht weiter beanspruchen und die Verbände häufiger nochmal wechseln. Weil ne, Ruß, Schießpulver und so pipapo ist halt alles jetzt nicht so eine tolle Umgebung dann dafür. Und wer weiß, ob die Splitter irgendwie nochmal... Naja. Aber es wirkt so, als ob alle raus sind. Und ihr blickt aus dem Fenster nach der ganzen Aktion und seht, dass langsam, aber sicher schon dämmert, sodass wir in eine Nachtphase, in eine frühe Nachtphase übergehen würden. Ja. Es dauert halt das Ganze eine ganze Weile so. So ein Verarzten und das Ganze, damit es auch fachgerecht ist. Ihr seid ja schon eine Weile dann rumgelaufen auf der Insel. Ja. Und es ist jetzt inzwischen früher Abend. Die Wunde ist soweit in Ordnung. Soweit wie es irgendwie geht. Die Vogelgeräusche, die ihr auf der Insel fast durchgängig immer hört in der Ferne, sind fast komplett verstummt. Wenn ihr mal aus dem Fenster guckt, ist das eine malerisch schöne Umgebung. Es ist so, wie heutzutage Leute ihre Facebook-Sonnenuntergänge posten. Nein, also es ist wirklich sehr, sehr malerisch schön. Und wieder erweckt das Ganze so den Eindruck, Mensch, hier können wir mal Urlaub machen, wenn die Leute nicht alle so komisch wären. Was auch Paul zwischendurch auffällt, ist, dass die Börteboote nicht mehr auf der See zu sehen sind. Mhm. Sind wir dann am späten Tag reingefahren. Und es legt sich eine Stille über die Insel. Es sind nicht weitere Gäste eingekehrt, das hättet ihr gehört. Egmar ist nicht wieder hochgekommen, um zu fragen oder zu gucken. Und ja. Ja, wie geht's dir denn, Luisa? Bist du bereit, noch rauszugehen heute oder eher nicht? Sofern wir uns jetzt vielleicht vom Strand ein wenig fernhalten. Ja. Würde ich sagen, ich auch dafür. Das geht schon. Ich glaube ja auch. Mal Richtung, ja. Genau. Richtung Kneipe. Genau, Richtung Kneipe. Vielleicht hilft ja auch ein Schnäpschen gegen die Schmerzen. Aber meint ihr nicht, dass sich ein Polizist eine Hafenkneipe irgendwo in der Nähe rumtreiben würde, um eventuelle Schlägereien oder sonstiges zu verhindern? Seid ihr euch denn sicher, dass das wirklich ein Polizist war und nicht nur irgendein Verrückter? Ich fand den jetzt schon sehr merkwürdig. Ich würde auch eher sagen, dass er verrückt war. Die Uniform wirkte antik, er hatte keine Mütze. Er war viel zu schnell, viel zu aggressiv. Ja. Ich weiß es nicht, aber mir kommt es sehr komisch vor. Das ist ein Einsatzkommando Helgoland. Eigentlich verhält man sich als Polizist nicht so, würde ich sagen. Aber hier auf Helgoland ist auch alles ein bisschen anders. Also ich kann keine Garantie. Vielleicht können wir mal unten beim Hotelier nachfragen, ob er diesen Polizisten kennt. Und ja. Vielleicht kann er uns ja auch sogar ein bisschen was über den Herrn Halunse erzählen. Der gute Mann aus der Schaluppengasse. Ja, warum nicht? Ich würde sagen, wir fragen einfach mal das ein oder andere nach. Ja, wir gehen runter. Gut. Ihr geht die knarzende Treppe runter und wie unverändert steht er da, der Hannes. Mit beiden Händen hat er sich etwas auf seinen Tresen gestützt und spricht euch an. Oh, ich hoffe, dass die Halle soweit wieder in Ordnung ist, nicht wahr? Er streckt sich etwas hervor, um den Verband zu erblicken, wo ihr die Treppe runterkommt. Die Sachen vom Frühstück sind inzwischen vom Tisch geräumt. Es ist, der Tisch ist komplett leer, bis auf eine dicke Kerze. Auch oben hat er den Kerzenleuchter angezündet. und streckt sich so ein bisschen hervor, um zu sehen, was, ob das alles so gut funktioniert hat. Mit dem Verband, oder? Ja, ja. Genau. Ich zeige ihm den so ein bisschen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Es ist alles wieder in Ordnung. Ah, das höre ich natürlich gerne. Das soll meinen Gästen hier nichts fehlen. Ich könnte Ihnen natürlich, wenn Sie möchten, ein Abendessen noch anbieten. Das soll kein Problem sein. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch den Schreck, dass Sie vielleicht heute in die Hafenkneipe oder vielleicht, nun, ich bin am Überlegen, Sie können vielleicht noch den Gottesdienst besuchen oder abends eine kleine Tour machen zu Lang Anna oder nun, vielleicht lenkt sie das ja ein bisschen ab. Ich denke, die Hafenkneipe hört sich wirklich hervorragend an. Ja, die Resort, das denke ich auch. Das ist eine gute Idee. Sie sollte inzwischen auch offen haben. Stellen Sie sich sicher den Fischern, die sind unter Umständen ein bisschen rau, aber sie sind alle sehr herzlich. Deswegen denke ich, könnten Sie bestimmt da den einen oder anderen heben. Kennen Sie den Polizisten, der auf Helgoland ja seinen Dienst leistet? Den Holgers. Ja, den Holgers. Ja, ja, der sorgt hier für Recht und Ordnung. Ja, ja, schon seit immer. Schon seitdem ich geboren bin, ist er eigentlich hier und er sorgt sich darum. Das ist auch der einzige Polizist hier. Und der kümmert sich hier um alles. Wie alt ist der Hotelier ungefähr? Kann ich das einschätzen? Der Hotelier ist 30 Jahre alt ungefähr. Und wie alt war der Polizist ungefähr? Wenn ja, ich bestimmt nicht... doppelt so alt. Okay, also könnte das schon der sein. Wissen Sie, wir haben da am Strand einen gesehen, der war, glaube ich, der Polizist, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Wie sieht er denn aus? Oder was trägt er für eine Uniform? Ach ja, der hat immer noch seine alte Uniform. Der hat immer noch seine alte Uniform von damals. Hat keine neue bekommen von der Hauptzentrale, hat er gesagt. Und ja, also die komplette Ausrüstung noch von damals. Das ist halt so seins. Ne? Und da er auch keine Konkurrenz hat, kann er natürlich gucken, ob er, wie er seinen Dienst verrichtet. Verrichtet der halt Dienst seit wie immer. Ja, das haben wir zu spüren bekommen. Kann das sein, dass der Touristen nicht so gerne mag? Och, ja, vielleicht ist er heute mit einem schlechten Tag aufgestanden. Ja, manchmal hat er so ein bisschen, der hat es schwer im Leben gehabt. Ja, ja. Aber der ist nicht immer so. Der ist eigentlich ein ganz netter. Ja. Meinen Sie, der ist in der Kneipe auch, oder? Nee, ich glaube, der trinkt gar nicht. Ich glaube, das ist, der kehrt zu Hause ein. Der geht abends natürlich nochmal seine Runde. Ist ja alleine, muss ja immer dabei sein. Aber Kneipe, nee. Das glaube ich, meidet der eigentlich eher. Ja, okay. Wir hätten vielleicht noch eine Frage an ihn. Ja, wissen Sie, wo er wohnt? Oh, ich meine in der Innenstadt. Da hat er ein kleines rotes Haus. Ein rotes Haus. Ja, ja, ja, ja. Müsste aber auch ganz gut zu finden sein. Wie heißt der mit Nachnamen? Holgers. Holgers heißt er. Holgers, okay. Alles klar. Vielen Dank. Ja, natürlich immer gerne, wenn ich helfen kann. Ich meine, das ist ja auch mit meinem Beruf. Hier, die Touristen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gehen Sie denn selber auch mal in die Kneipe oder ist das nicht möglich, wenn Sie Gäste da haben? Ja, schwierig. Also dann eher wirklich spät. Mal so auf ein Stündchen. Das kann ich schon machen, ja. Aber ich habe natürlich hier keinen, der mich hier ersetzen kann. Ich habe auch keine Frau. Und dann muss ich alles alleine machen hier. Aber es kommen ja nicht so viele Leute vorbei. Immer mal einzeln und dann... Ja. Okay. Dann habe ich erstmal keine Fragen mehr. Dankeschön. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Soll ich für euch alle Essen machen oder guckt ihr dann nochmal vorbei in der Kneipe? Ich glaube, wir werden in der Kneipe essen. Ja, das ja. ist auch vernünftig. Die haben bestimmt noch was da. Ja gut, dann würde ich sagen, brechen wir auf. Oh, lasst euch nicht vom Knieper kniepen, sage ich immer. Auf gar keinen Fall. Okay. Ihr wollt euch aufmachen zur Kneipe? Ja, ich würde ja. gerne mir so ein Tuch auch um den Kopf binden. Einfach so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen undercover, falls uns ein Polizist begegnen sollte. Mhm. Dass er nicht so direkt einen wiedererkennt. Mhm, okay. Sonnenbrille. Ja, dann mache ich mal, für dich jetzt einfach mal eine Verkleidenprobe, weil kann ja nicht schaden, ne? Ja. Aha, okay. Und ihr wollt ihr bewusst ihm dann aus dem Weg gehen und vielleicht eine Nebenstraße oder sowas nehmen? Oder wollt ihr ganz normal... Naja, Paul war ja so geistesgegenwärtig und hat ja gefragt, wo er wohnt. Ja. Also können wir die Gegend so weiträumig wie möglich umschippern sozusagen. Ja, wobei es ist, also am Rand der Innenstadt könntet ihr vorbei, an der Markthalle vorbei, dann darunter. Also das würde schon gehen, wenn ihr ein rotes Haus sehen würdet, könntet ihr das schon meiden, ja. Das schon. Ich hätte trotzdem dann von euch dreien gerne nochmal verborgen bleiben Probe. Nein. Nein, überhaupt nicht. Auch nicht. Nee, nicht geschafft. Okay. Aber ich möchte dazu anmerken, ich habe meine Waffe und mein Jagdmesser dabei. Ja. Ich bin bereit, diesen Polizisten anzugreifen, falls er mich schon wieder schlagen will. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Ach, das hat dir nicht gefallen? Das ist doch komisch. Nee, hat's auch nicht. Eigentlich ist Paul Hummel ein friedliebender Mensch, aber es hat ihn schon ein bisschen wütend gemacht. Hm. Ja. Gut. Ihr geht etwas am Rand entlang, guckt immer. Es ist ja natürlich jetzt dunkel. Die Straßen sind schwach beleuchtet und es ist auch nicht viel los. Wo sind alle Bewohner in ihren Häusern nach der Arbeit verschwunden? Also es brennt Licht in den Häusern, auf den Straßen nur immer mal wieder vereinzelt, sodass sich viele schummrige, dunkle Ecken anbieten. Ihr kommt auch an der Schaluppengasse vorbei, umgeht diese aber, weil ihr in etwas größerer Distanz auch mal ein rotes Haus seht, was ihr dann ja meiden wollt. Und geht dann an der Markthalle vorbei, wieder diese Senke runter. Und kommt dann an die Hafenkneipe Hüss Wederkant an. Es brennt Licht in, die Tür ist gerade eben zu. Und es hat ein leichter Wind angefangen zu wehen. Ja, ja. Dann mal ab in die Kneipe, ne? Mhm. Ihr macht die Tür auf und einer der Gäste spielt wohl gerade eben Akkordeon, ohne dass er singt. Es riecht etwas rauchig. Gerade eben steht keiner hinter dem Tresen. Es sitzen zwei Gäste am Tresen, davor also. Zwei Männer in einer im Vergleich zu den anderen Klamotten der Inselbewohner recht farbenfrohen Fischerkleidung. Ja. Mehrere Gläser stehen auf dem Tresen. Der Rest der Kneipe ist leer, Es ist durch verschiedene Kerzen ganz gut beleuchtet. Und ja, der eine Mann spielt ein Akkordeon in einem, ja, doch, hat schon Skill. Kann das wohl schon. Aber da sind auch wieder keine Frauen, oder wie? Nee. Ist das auffällig, dass wir als Frauen da reingehen? Was soll ich darauf sagen? Nee, geht halt rein und jetzt sind es drei Männer ja, und zwei Frauen. Ob die irgendwie reagieren halt, das meine ich. Der eine, die beiden drehen sich um und meinen dann fast zeitgleich, moin moin! Wir begrüßen zurück. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Moin! Na? Moin. Na? Was verschlägt euch denn hierher? Wir gesellen uns mal dazu. Ja, hier, nehmen wir euch Platz an der Theke. Hier, ich bin der Ole. Das ist der Jüngere von den beiden, der gerade eben Akkordeon spielt. Rötliche Haare. Trägt einen auffälligen Baretthut. Sieht schon irgendwie, sticht alles schon ein bisschen heraus bei ihm. Und der andere, der Bert, ist 40. Hat einen Vollbart. Und der riecht ein bisschen streng nach Fisch. Ja, ich bin der Ole und das ist der Bär. Und wir trinken hier gerade einen lecker Friesengeist. Kann man euch einladen? Ja, aber sehr gerne. Ja, ja, natürlich. Ja, der Wirt ist gerade eben raus. Aber ich glaube, wir können mal... Ja, du, Ole, ja, komm, nimm noch mal... Komm, ich glaube, wenn wir die Flasche jetzt leer machen, macht das auch nichts mehr. Nee, du, nee, komm, mach mal voll hier. So, und hol dann noch... Bedienen sie sich da so halb selber an der an ein paar Gläsern und an der Flasche, die sie da trinken, füllen euch dann noch ein bisschen was ein. Ode spielt weiter, Bert schenkt euch den Friesengeist ein. Und wo ist eure Geschichte, meine Bert? Was macht ihr denn hier so? Seid ihr jetzt, was seid ihr Wissenschaftler? Ja, wir beobachten Vögel, wissen Sie? Oh, Vögel. Mhm. Ja, da haben sie ja hier ganz viele schöne Exemplare. Ja, warum denn? Die fliegen doch nur so rum. Ja, die sind schon ganz spannend, wenn man sich dann näher mit beschäftigt. Ja, was die machen die denn so? Halten. Was machen die denn so? Trinken die auch Friesengeist? Hoffentlich nicht. Ich wüsste, ja. Also ich glaube, das würde denen nicht so gut bekommen, aber wie die sich so verhalten in der Brutzeit und wo die so hinfliegen. Oh. Ja, Ole, hör mal auf zu spielen. Ich kann die Frau gar nicht so richtig hören. Ja, okay. Sie, entschuldigen Sie, ich bin keine Frau. Ja. Das verwirrt gerade. Huch, mein Name ist Paul Hummel. So laut hat er gespielt, dass er das nicht mitbekommen hat. Auch seine Sicht war schon völlig vernebelt. Das riesige Akkordeon. Mensch, Bär. Ja, Ole. Ja, was denn? Komm hier, mach mal den Friesengeist leer. Ja. Ich glaube, sie hatten schon genug Friesengeist. Nee, da geht noch was. Komm hier, zickzack. Und dann stoßen sie beide an und deuten an, mit euch auch anzustoßen. Ja, Herr Porum ist ein bisschen beleidigt, deswegen kriegt er jetzt einfach den Friesengeist und erzählt nichts weiter über seine ornithologische Leidenschaft, die auch noch nicht mal in echt existiert. Ja, wie, und ihr besucht jetzt, ihr guckt jetzt hier auf der Insel nach Vögels, oder was? Einfach nur so, und damit verdient ihr euer Geld, meint der Bär zu euch. Ja, also, hier, unsere geschätzte Kollegin hat ja auch schon Bücher veröffentlicht. Oh. So wird es weitergetragen. Jole, siehste, schreibe auch Bücher, sag ich doch, diese bestimmt Wissenschaftler. Ja, glaube ich auch, du. Das, die sehen schon, die kommen nicht von hier. Ja, ich glaube, die sind Touristen. Ich glaube, die sind... Sie sind aber frisch angekommen, ne? Gar nicht gesehen bisher. Ja, richtig, wir sind gerade erst angekommen. Oh, schön. Ja, habt ihr schon die lange Anna gesehen? Da sind wir tatsächlich noch leider nicht dazu gekommen. Oh, das müsst ihr aber machen, du. Da gibt's viele Vögel zu. Da jede Menge, du. Gibt es auch Fische? Nö, auch ja, ab und hier dann mal so, ne? Aber das ist hier, Fische sind hier nicht mehr so viel, ein paar, ne, aber eher hier so wie Knieper, ne. Da muss man schon ganz vorsichtig sein. Anscheinend hat eine von euch hier auch schon Spaß gehabt mit dem Knieper. Oder hast du dich am Brotmesser geschnitten? Er deutet, ich fühle mich gar nicht Verband angesprochen. Ich trinke einfach weiter. Ja, Riesen. Ja, Spaß würde ich das nicht nennen. Aber wo sie doch von der langen Anna erzählt hat, da hätten sie doch, haben sie vielleicht Lust, uns dorthin morgen zu begleiten? Wir würden uns wirklich furchtbar gerne einmal ansehen. Oh, Touristenführer sollen wir machen, Ole. Ja, haben wir ja schon mal gemacht, ne? Ja. Sie haben da schon Erfahrung? Ja, auch den einen oder anderen haben wir schon mal das gezeigt, ne? Geht ja immer, also das muss man schon mal gesehen haben, die lange Anna. Wenn wir nichts haben, ne? Aber die lange Anna, der haben wir. Und die Knieper. Ja. Oh, das wäre uns, das, es würde uns so weiterhelfen, wenn sie uns dorthin bringen. Also Einheimische. Ja, kann man auch nachts hin, aber nachts filmen wir keine Vögel, ne? Die schlafen ja alle und machen irgendwie Eier oder sowas. Und ansonsten. Das ist vollkommen richtig. Ja, was Vögel halt so machen. Aber was sollen wir ihnen erzählen? Ja, Ole. Ja, sag doch, weiß ich nicht, haben wir morgen Zeit? Ja, ach, nee, muss ich ja nicht immer fischen. Kann ja auch mal arbeiten hier, kann ja, können wir mal machen, ne? Ja, hier, Prost! Und füllt wieder ein. Ist immer noch kein Gastwirt da? Und Ole meint dann zu Bär, ja, wo ist denn eigentlich der Wilde? War doch vor einer halben Stunde noch da. Ja, weiß ich auch nicht so. Ja, und sonst so. Was, wie? Vögel, nur Vögel angucken, mehr macht ihr hier nicht. Eine ganze Woche oder was? Das ist vollkommen richtig. Aber kommt es häufiger vor, dass der Wirt einfach verschwindet? Ja, ne, weiß ich nicht, du. Also heute war er noch da. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich muss nochmal los. Und dann habe ich gesagt, okay, tschüss, ne? Und dann war er weg. Und dann haben wir uns die Flasche Friesengeist genommen. Der war, also sonst macht er das nicht, ne? Ne. Aber machen Sie sich denn keine Sorgen, dass was passiert sein könnte? Ne, warum? Was soll denn auf der Insel passieren? Welche Knieper oder so? Ja, doch nicht nachts. Oder hast du schon... Schlafen die nachts, die Knieper? Ja, die legen sich auch schlafen. Wie die Vögel, ne? Die legen sich auch mal ja schlafen, glaube ich. Ja, ich muss auch sagen, also Bert und ich, ne, wir haben auch nicht so viel Kontakt zu den Bewohnern ansonsten hier. Wir sind jetzt zum Arbeiten, wir bringen Knieper ans Festland, verkaufen die und kommen wir mal hier hin, arbeiten ein bisschen und fahren wieder rüber und trinken ein bisschen Schnaps. Das ist einfach so, also Leben. Sie wohnen gar nicht regulär hier. Nee. Ich finde, das hört man ihrem Dialekt auch. Ja, darum schön. Haben wir lange dran gearbeitet, du. Ja, es fehlt so dieses leicht Dumpfe. Ja, die sprechen ja alle ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist, weil die keinen Zahnarzt haben hier. Ja, insgesamt keinen Arzt. Schon sehr ungewöhnlich. Nee, verstehe ich auch nicht, wie die das machen. Wenn einer doch mal irgendwie vom Boot fällt und sich den Kopf anhaut, dann muss er doch irgendwie mal... muss auch mal einer gucken gehen, aber anscheinend passiert es hier nicht. Ja, es scheint ein sehr gesundes Ländchen hier zu sein. Ja, die Luft, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Ja, und diese Knieper. Ja, aber die schmecken gut, sag ich dir. Wenn wir die verkaufen, der Ole und ich, ist schon, gehen gut. Schmecken lecker, will man nichts anderes mehr essen. Sie sind ja gar nicht von hier. Nee. Ja? Und fangen Sie woanders auch Fische? Ja, so weiter weg wir fahren wieder, gibt es auch mehr Fische hier. Aber also hier um die Insel rum gibt es gar keine Fische? Ja, wenig, ne? Also war wohl mal anders, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, finden Sie das nicht komisch? Ja, also der Ole hat das nicht mehr mitbekriegt. Aber ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs auf See. Und der war mal mehr, ist ein bisschen komisch, ja. Aber vielleicht, weiß ich nicht, die Knieper sind so groß geworden. Vielleicht haben die einfach alle weggegessen. Weiß ich nicht. Also müsste mal einer von euch mal erforschen, was das soll. Ihr seid doch, ihr könnt euch ja... Keine Vögel. Ja, nee, das stimmt. Da haben sie recht. Das hätte ich aber auch schon gewusst. Aber vielleicht können sie ja mal Kollegen vorbeischicken. Dann können wir denen auch zeigen. Dann zeigen wir euch die Vögel und die anderen, wenn sie die vorbeischicken, dann zeigen wir ihnen die Knieper und die Fische. Wenn wir dann an der Fischabteilung bei uns vorbeikommen, werden wir wegen Bescheid sagen. Oh ja, das ist gut. Ja, ja, weil, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, morgen, ja, ja, lange Anna, ja, das, ja, ja, ja, morgen, ja, was soll man, Prost, ja, Prost. Da hauen sich die Nächsten rein, Flasche neigt sich schon bei dem Ende zu. Wollt ihr auch noch einen haben? Ja, gerne, aber ich glaube, wir müssen auch gleich uns einen Ort suchen, wo wir was zu essen finden. Ich habe das Gefühl, der Wirt kommt heute nicht mehr. Nee, aber ja, weiß ich, im Hotel, ne, kann man immer mal. Wir haben so eine kleine Hütte, wir müssen nicht mehr im Hotel. Wir haben uns da schon mal was gekauft. Unten im Dockviertel, nichts Schönes, aber geht halt, ne. Aber oben im Hotel gibt's, glaube ich, der macht, glaube ich, auch Knieperfleisch. Jetzt habe ich gesächselt, das war verkehrt. Dann holt euch da einfach ein und dann, könnt ihr auch bei uns kaufen. Aber ich glaube, Knieper, kriegt ihr hier an jeder Ecke. Das denke ich auch. Ja. Müsst ihr euch schon mal drauf einstellen. Müsst ihr hier Knieper essen. Nicht immer nur Fisch, wie in Hamburg. Na, ich freue mich sehr. Ja. Ich freue mich sehr auf die nächste Portion. Das glaube ich dir sogar, ja. Ja, nee, wollt ihr nicht noch, was macht ihr denn sonst noch so? Was denn, was macht ihr heute noch so? Erzähl doch mal. Wir waren lange nicht mehr auf Festland. Also nicht so richtig Festland, nur diese Insel hier. Müssen wir mal arbeiten. Was passiert denn so? Was waren sie denn, wie oft sind sie denn hier? Also regelmäßig oder? Ja, Hauptsaison, ne? Fahren wir raus hier. Auch haben wir auch nicht so die anderen Fischer, die haben nicht so viel mit uns zu tun. Wir gehen die dann immer so ein bisschen. Wir können in Ruhe arbeiten, haben kaum Kontakt, können arbeiten, fahren halt weg und gehen ja abends einen trinken, ne? Und bringen sie auch manchmal Passagiere aufs Festland? Wer das tut schon? Nee, das ist eigentlich nicht mehr mein Ding. Aber wenn Sie hier doch häufiger Abend haben, ist Ihnen da vielleicht vor einiger Zeit eine junge Dame aufgefallen hier? Ich gebe ihm eine kurze Beschreibung von Lisa. Von Lisa? Von Lisa Hanselmann. Der Bärt. Ja, bitte? Genau, also ist Ihnen da vielleicht die junge Dame aufgefallen? Wir sind auf der Suche. Versuche nach so einer Frau. Ole, kennst du die? Also ich weiß. Ole reibt sich so seine rötlichen Haare. Ja, was soll ich sagen? Also, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ja, die kenne ich sehr genau. Also, die war hier mal zu Besuch und was soll ich sagen? War schon ein flottes Ding, ne? Ja, aber ja, dann hast du die auch gesehen. Ja, ich wollte es nicht sagen, weißt du? Ja, was, ja, Ola meint dann wieder. Ja, was ist denn mit der feinen Frau? Ja, wir waren hier mit ihr verabredet, aber uns wurde gesagt, sie ist vor einiger Zeit schon abgereist. Wann haben Sie die denn das letzte Mal gesehen? Ja, Vogelforscherin war die, ne? Ja, jetzt, dann macht das auch Sinn. Die war ja auch Vogelforscherin. Ja, nee, also wenn das eine Kollegin ist, die war vor einer Weile, war die schon mal hier, da waren wir auch schon, da haben wir frisch gestartet, so, war es 2 Monate her, ja, anderthalb, weiß nicht, also nicht so lange, und dann hatte ich mit der, so einen Abend, ne, mit einer Flasche Friesengeist, und dann verschwamm das alles so ein bisschen, weißt du, aber war schön, sage ich Ihnen, war schön, nette Frau, sah auch gut aus, und so, der Bert kichert sich so ein bisschen ein rein. Ja, und dann war die plötzlich weg. Da dachte ich, naja, vielleicht wollte sie mit dem Ole nicht abhängen. Vielleicht war ich nicht so ihr Typ für mehr als einmal mal treffen. So, und dann war sie weg. Da dachte ich, ja, alle Vögel aufgeschrieben, wieder weg. Schade. Natürlich schon sehr ungewöhnlich, dass sie nach so einem schönen Abend nicht noch Tschüss sagt. Ja, also das bin ich von den Ladies anders gewohnt. Das heißt, hier kommen auch häufiger mal Frauen in die Kneipe. Ja, also so in Gruppen, ne? So wie ihr jetzt so. Da kommen wir vorbei, sind ein paar da, trinken wir abends mit dem Friesengreis und dann sind sie wieder weg. So Touris halt, ne? Touristen. Und die Einwohner dieses Ortes hier, die kommen, da kommen nicht die Frauen mal hier abends vorbei? Nee, die haben immer zu tun, sagen die. Ich habe lange keine mehr gesehen. Bert, ja, früher waren mal ein paar mehr noch auf der Straße, ne? Aber irgendwie hat sich das so ein bisschen verlaufen. Ich habe so das Gefühl, die leben alle unter der Knute hier von den Männern, die immer nur fischen gehen. Also, vielleicht ist das hier so ein Ding. Und wann haben Sie zuletzt Frauen gesehen? Ja, hier ja nicht so, ne? Lange her. Kann ich gar nicht sagen, du. Wir haben hier auch schon also gewundert, aber... Jahre, oder? Bitte? Mehrere Jahre, oder? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ja... Ja, wäre mal schön gewesen, mal wieder eine zu sehen. Also insofern, schön, dass sie da sind. Also die beiden. Ich proste Paul zu. Oh, ja. Prost! Und ihr macht zusammen die Flasche auch soweit leer. Der Wirt ist nach wie vor nicht aufgetreten. Ode spielt wieder ein bisschen Akkordeon, so ein bisschen verspielt sich ab und an. Scheint das aber schon eine ganze Weile so zu üben. Und ja, ihr könnt noch eine ganze Weile so mit denen sprechen. Sind zwei nette Jungs, so, aber die Geschichte bestätigen sie euch. Es ist, ja, die kommen halt wohl wirklich von außerhalb und sehen die Insel wohl bisschen anders als Leute, die auf der Insel sind. Sie bestätigen, dass sie ja keine Frauen noch irgendwie gesehen haben, längere Zeit. Und haben euch ja so sonst auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und so sitzt ihr dann noch eine Weile mit denen zusammen. Sie greifen auch schon nach der nächsten Flasche und Bert versichert euch, dass er natürlich hinterher alles bezahlt. Das macht er natürlich. Räubert er jetzt nicht aus. Und so geht bestimmt noch eine Stunde vorbei. Musik